Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 5. Dresden, den 4. Februar 93. Dein letzter Brief hat mir viel Stoff zum Nachdenken gegeben, indem ich deine Ideen mit den Resultaten meines eigenen Nachdenkens zusammenhalte, wird mir manches klarer, was ich bis jetzt nur dunkel geahndet habe. Unser alchemistischer Prozess rückt vorwärts, und vielleicht glückt es uns, Kant zum Trotze, den Stein der Weisen zu finden. Du fühlst die Notwendigkeit, eine Theorie des Schönen unabhängig von aller Autorität zu gründen. Wir suchen einen Grund der Klassifikation des Schönen und Nicht-Schönen, der nicht willkürlich, sondern notwendig ist. Zu diesem Ziele gelangen wir nicht, wenn wir das Schöne als durch Erfahrung gegeben wie ein Naturprodukt analysieren und seine Merkmale zu bestimmen suchen. Indem wir irgendein Objekt als schön anerkennen, setzen wir ein eigenes oder fremdes Urteil als entschieden voraus, da wir doch erst das Willkürliche oder Unwillkürliche dieser Urteile prüfen wollen. Lass uns untersuchen, wie wir bei anderen Klassifikationen das Unwillkürliche von dem Willkürlichen unterscheiden. Klassifizieren ist die zweite Operation unseres Verstandes. Die erste war unterscheiden. Aus dem Chaos des vorstellbaren Stoffs wird ein einzelnes Objekt durch Bemerkung seiner Unterschiede von der übrigen Masse ausgehoben und wir erlangen eine Vorstellung. An mehreren vorgestellten Objekten werden gemeinsame Unterschiede von anderen Objekten wahrgenommen und wir ordnen, klassifizieren, bilden Begriffe. Das objektive, gegebene, unwillkürliche des Begriffs sind daher die gemeinsamen Unterschiede mehrerer Objekte von anderen Objekten. Dieser Stoff des Begriffs ist nicht erdacht, sondern wahrgenommen, nicht durch subjektive, sondern durch objektive Täuschung hervorgebracht. Und alle Prüfung unserer Erkenntnis endigt bei dem Unterschiede zwischen subjektiver und objektiver Täuschung. Nur vor dem Einfluss des Persönlichen können wir uns verwahren. Der allgemeine und dauernde Schein gilt uns für Wahrheit, oder wir müssen auf alle Erkenntnis Verzicht tun. Unter die gemeinsamen Unterschiede der Objekte gehört ihre angenehme oder unangenehme Wirkung auf unser Empfindungsvermögen. Aber diese Unterschiede geben nur relative Klassen in Beziehung auf die Empfänglichkeit jedes einzelnen Subjekts. Lass uns also von dem Verhältnisse der Objekte zum betrachtenden Subjekte abstrahieren und sie isoliert untereinander vergleichen. Was wir an den Objekten vergleichen, ist Größe, Beschaffenheit oder Verhältnis. An der Beschaffenheit unterscheiden wir Stoff und Form. Der Stoff der Beschaffenheit besteht aus den einzelnen besonderen Merkmalen der Bestandteile des Objekts, Mannigfaltiges. Die Form der Beschaffenheit ist die Verbindung dieser Bestandteile zu einem Ganzen, Einheit. Die Verbindung der Bestandteile zu einem Ganzen setzt eine herrschende Kraft voraus, der die Kräfte der einzelnen Bestandteile untergeordnet sind. Das Übergewicht der herrschenden Kraft unterscheiden wir von dem Übergewicht der subordinierten Kräfte und nennen jenes Schönheit, Vollkommenheit, etc., dieses Hässlichkeit, Verfall, Unvollkommenheit. Diesen Satz postuliere ich einstweilen, bis ich durch Anwendung auf die konkreten Fälle gezeigt habe, dass, wo wir Schönheit finden, ein Sieg der schaffenden und erhaltenden Kraft über das Chaos der Elemente des Ganzen bemerkt wird. Ich betrachte zuerst einfache Objekte, Farben, Töne, Bewegungen, Gedanken, Handlungen. Ein gefärbter Körper wirft von der Oberfläche nur einen gewissen Teil der Lichtstrahlen zurück. Dass er diesen Teil in seiner Reinheit zurückwerfe, ist das Ziel der Kraft, welche das Ganze der Farbe begründet. Diese Kraft wird durch die Wirksamkeit heterogener Teile beschränkt. Daher das Schmutzige der Farben. Ein tönender Körper unterscheidet sich durch die Einheit der Schwingungen in allen seinen elastischen Teilen. Wird diese Einheit durch einzelne schallende Teile zerstört, so entsteht ein Geräusch. Je weniger Geräusch, desto schöner der Ton. Ohne überwundenen Widerstand der einzelnen Elemente gibt es keine Anschauung der Realität eines Ganzen. Bei einer Bewegung in gerader Linie ist kein Widerstand. Die wellenförmige Linie hat eine herrschende Richtung, aber mit der Spur überwundener entgegengesetzter Richtungen verbunden. Der Stoff eines Gedankens scheint jeder Verbindung zu widerstreben oder eine andere Zusammensetzung zu fordern, aber die Denkkraft überwältigt ihn. Die äußeren Umstände fordern zu entgegengesetzten Handlungen auf, aber der Wille des Handelnden behauptet das Übergewicht. Nach dieser Analogie betrachte ich zusammengesetzte Objekte, an denen man Schönheit bemerkt, als Verhältnisse, Größe der Teile abhängig nicht von heterogenen Kräften, sondern von der herrschenden Kraft des Ganzen. Umrisse, Sieg der bildenden Kraft oder der Kohäsion über die widerstrebenden Kräfte der Bestandteile, zum Beispiel bei der Kuppel oder der Vase über die Schwerkraft. Akkorde, überwiegende Einheit der tönenden Schwingungen über ihre Verschiedenheit. Dies sind die Zusammensetzungen des Koexistierenden. Beim Sukzessiven gilt eben diese Analogie. Tanz, Mimik, Übergewicht der herrschenden Kraft in einer Reihe von Bewegungen. Melodie, Harmonie, eine Reihe von einzelnen Tönen oder Akkorden der herrschenden Kraft subordiniert. Werk des Redners oder Dichters, eine Reihe von Gedanken, Bildern, Empfindungen der herrschenden Idee subordiniert. Charakter, eine Reihe von Handlungen, einem herrschenden Willen subordiniert. In dem Verhältnisse der herrschenden Kraft zu den Kräften der Elemente des Ganzen unterscheide ich drei Zustände des Positiven. A. Entschiedener Sieg über die widerstrebenden Kräfte in Beziehung auf einen besonderen Zweck innerhalb oder außerhalb des Objekts. Vollkommenheit. B. entschiedener Sieg über die widerstrebenden Kräfte in Beziehung auf den allgemeinen Zweck aller lebendigen Wesen, die Erweiterung ihrer Schranken. Größe, wenn der Widerstand schwer zu überwinden war. C. Kaum errungener Sieg mit Gefahr überwältigt zu werden. Schönheit, Mittellinie. Das Gefallen des Schönen erkläre ich aus der Sympathie, die durch Anschauen des Lebens in den äußeren Objekten erweckt wird. Daher die Begeisterung beim Anblick des Schönen, das Bestreben, auch seine eigenen Schranken zu erweitern. Das Relative im Geschmack entsteht aus der Verschiedenheit der Urteile über die Frage, ob die herrschende Kraft oder die widerstrebenden Kräfte das Übergewicht haben. Was einem leer oder überladen ist, ist dem andern einfach oder reich. Ich schicke dir diese Gedanken in ihrer rohen Gestalt. Was mir weiter darüber einfällt, nächstens. Körner.